times. It feels like fighting for, wasting away, fighting for. Could have been, ain't so why bother with. No time to tolerate the constants of hurriedness. Dressed as a friend, as nice as they come. Knife shall be plunged deep into the flesh of them that were happy to least expect it. Blood may well be thicker than water, but war will arrive with no word of warning. Angels of the morning, demons in the noon, ever consumed by beating off the gloom. There in the moment, faced with the truth, just ain't gonna know what's the right thing to do. The life of the little, the life of the great deal. Life taking life, death making space for life. Vain fights of, vain flights of. Hands are tied, sick and damn tired. The cold truth makes room for the warm lies. Sometimes it feels like fighting for, wasting away, fighting for. Choosing the right battle, recognizing the foe at the end of the road that leads to a road from out of the globes. No news is bad news. Accustomed to assuming the payments of dues from right where you stand, that brings out the upper hand. Peace makes the man, but the ego runs right. Step into the light, while remaining in the darkness. Fortune's lane, pertaining to the heartless. It may seem like a viable option. Fire against fire is a strange concoction. Karmic justice will reign supreme. Routines in life cause a loss of belief. When regaining that, reframing that. New name for that, new lane to bat. Greater steps for all creed and kind. With movements of this divine decide it. Sometimes it's those moments, y'all. It feels like fighting for, wasting away, fighting for. Open our eyes and recognize. Sometimes it feels like fighting for, wasting away, fighting for. Fighting for, das war Roots Maneuver, der Song von dem neuesten Album Bleeds. Ihr hört den Sunday Service. Ich habe noch Musik für euch in der letzten Stunde von Richard Dawson. Zwei ältere Alben von ihm wurden gerade wieder veröffentlicht. Es gibt dann Musik von Mogwai. Central Belter ist auch eine Compilation zum 20-jährigen Bandjubiläum. BBO ist dabei mit einem Reissue eines älteren Albums. Es gibt Neues von den Tiny Ruins, dann mit Hamish Kilger. Und hier kommt Space Echo. Ooh. Das war Space Echo. Hinter diesem Projekt verbirgt sich ein alter Bekannter, nämlich Dean Garcia. Der hat früher mit Curve Musik gemacht, das war so in den 90er Jahren. Und jetzt mit Space Echo hat er mit Dark Matter eine Platte veröffentlicht, die sehr Trip-Hop-lastig und sehr an den Bristol-Sound Anfang der 90er erinnert, an Bands wie Massive Attack, Tricky oder auch Portishead. Wir hörten gerade den Song Let It Be Always von Space Echo, SPCECO geschrieben, aber Space Echo ausgeschrieben. Dean Garcia von Curve war das. Auch der nächste Herr, ein alter Bekannter. Dean Wilkinson heißt er wirklich. Bibio nennt er sich. Hier kommt sein Song Bally in White. Thank you. Der Dezember und auch die Weihnachtszeit ist musikalisch immer so ein bisschen eher was für Geschenkeboxen, Reissues, Compilations und so weiter und so fort. Ja, und bei Reissues, da kann sich auch Bibio einordnen. Stephen Wilkinson hat viele tolle Platten veröffentlicht. Davon wurden hier wahrscheinlich alle rauf und runter gespielt. Dazu gehörten Ambivalence Avenue, Silver Wilkinson, The Apple and the Tooth oder auch Mind Bookie. Aber das allererste Werk von Bibio erschien vor exakt 10 Jahren. Das lief hier noch nie. Phi heißt das Ganze, ist damals nur auf dem kleinen Indie-Label Mush Records erschienen und vor kurzem wieder veröffentlicht worden bei, ja, natürlich dem neuen Label von BBO, das ist Warp Records. Und auf Phi kann man wirklich exzellente Lo-Fi-Gitarrenkompositionen hören, schichtweise in elektronische Klanglandschaften eingebettet und ein tolles Frühwerk, was es wirklich hier zu empfehlen gibt. Eben hörten wir Beauty in White und hier nochmal BBO mit London Plains. Ja, auch kleine kurze musikalische Schnipsel gibt's hier zu hören. London Plains, das war BBO, ein früher Track von ihm, vom Album Phi, gerade eben wieder veröffentlicht. Dazu gehört auch zu dem Wiederveröffentlichungskanon der Plattenfirmen 2 Alben von Richard Dawson. Eins davon, oder 2 davon liegen mir hier vor. Einmal The Magic Bridge aus dem Jahre 2011 und dann auch noch The Glass Trunk, veröffentlicht 2013. Vom ersten Album The Magic Quatsch, vom 2. Album, The Glass Trunk, habe ich jetzt erstmal auflegen. Der Song The Ghost of a Tree, kommt Richard Dawson. Riding through Yorkshire, we come upon the ghost of a tree at Buttertubs Pass. Golden and green, flapping its leaves, though it is winter and there is no breeze. 7 little sparrows, pale as soldiers, hopping in amongst the curling boughs. Then comes a shout from one of our party, old Albert Bousfield's fallen down a hole. Hope upon hope, fastened to a rope, not able to ascertain how deep it goes. Albert, can you hear me? Make a sound. If you can't make a sound, then clap 2 stones. Leaving behind our friend in the lime pit, we hurry on in quiet dread. Into the fog, smothering the dales, the raindrops are falling like the bars of a jail. Hidden in the arsehole of the world, a roar burn our hosts, we made our beds. Lying awake, looking up through the black wooden beams, I can see the Milky Way. Comes there a scream out of the sky, a great ball of fire goes hurtling by. Everyone's awake now, what the hell is happening today? It's all so queer. at dawn to find Thomas Knox will not from his sleep be summoned forth. Face like a mask, fixed in a gasp, we wrap him in blankets and we cover him with grass. Over with our journey through Tow Low and over Headley Hill past Hanging Stone. Crawled on an inn to fill our bellies with dark bloody meat and sour black beer. There we were warned never to stray far from the road through Cayo Bog. Several of the children from the village disappeared last month without a trace. 3 hours later we go in single file through a maze of moaning soil, reeking of dung, droning of flies. The moss on the trees grows as we pass by. There is something awful alive in this place we are most relieved to leave behind. The moon is a peach in the brown fields of Kibblesworth. It won't be long till we get home. Cramping our guts, bile in our throats, mischief undulating through our bones. Suddenly the city lights around us, disappearing up into the clouds. Seven little sparrows, pale as soldiers, hopping in amongst the curling boughs. Tja, starker Song. Da gab's noch ein ziemlich abgefahrenes Finale. Starker Song hier von Richard Dawson, ein Songschreiber, der sich in Newcastle rumtreibt. Und das letzte Album von ihm, Nothing Important, ist dann auch bei einer bekannteren Plattenfirma, bei Domino Records, erschienen. Aber ich glaube, seine vorherigen Werke hat er, wenn überhaupt, selbst rausgebracht oder bei Kleinstlabeln unterbringen können. Deshalb jetzt Reissues von The Golden Trunk aus dem Jahre 2013. Davon war der gerade eben gehörte Song A Ghost of a Tree. Und ebenfalls wieder veröffentlicht diese Woche The Magic Bridge aus dem Jahre 2011. Auch davon hier Richard Dawson mit einem Song, der heißt A Wooden Bag. A knapsack bag of oak, purchased for 30 francs from a market in Geneva in 1968, carved from a single piece of wood, a level of workmanship one rarely comes across today. Many rainstorms have not dulled the lustre of the wood. The lid of the satchel is made up of slats, affixed to a piece of sky-colored fat. It closes with and fastens with a clasp the shape of a bumblebee blown in glass. The shoulder strap is equally quaint, a daisy chain of leather fraying at the zenith of its arm. Yes. flower, there lies a bead of wood. Oh, I can't throw this bag away. Oh, I can't throw this bag away. A bar of Highland toffee, its wrapper still intact, with an expiration date of JN86. A strip of contraceptive pills, a box of Aladdin extra, half a dozen of those tiny Ladbrokes pens. Shares collected from the shore of Newton by the sea, the smell of the ocean in a used handkerchief, a lattice of hairpins combing the cloth-bound diary filled with cartography, countries that you saw whilst you were asleep. Receding into leaf, I can see bridge of moonlight flowing through the page. How I miss you, I can feel it in my molecules. Richard Dawson war das mit seinem Song Wooden Bag, das Album The Magic Bridge, frisch wieder veröffentlicht. Seine Musik bewegt sich ja zu 10% Richtung Captain Beefheart und zu 90% Richtung Robert Wyatt, also ganz entrücktes Songwriting mit ja manchmal vielen schrägen Tönen. Aber spannend gemacht das Ganze, nicht unbedingt durchhörbar, die Platten, die jetzt gerade rausgekommen sind, muss man wirklich in Dosen genießen, aber dann macht's richtig viel Spaß. Richard Dawson war das. Littmer and Bonhomme, hinter diesen beiden Pseudonymen verbergen sich Musikerinnen, Musiker aus Dänemark. Zum einen der Bonhomme, das ist Thomas Höfding, kennt man als Sänger und Bassist von Who Made Who, und zweit im Bunde ist Littmore, die heißt wirklich eigentlich Jenny Rossander, auch bekannt als Sängerin diverser dänischer Bands. Die haben beide eine Platte aufgenommen mit dem Titel Seven Dreams of Fire, davon hier der Song Things We Do for Love. Sweet. Under your feet. spread my dreams under your feet. Tread softly. Tread softly. Because you tread on my dreams. Den Sunday Service, das gerade eben waren die Tiny Ruins im Duett oder ja zusammen mit Hamish Kilger und dem Song Tread Softly. Tiny Ruins, das ist eine Dame, Holly Fulbrook heißt sie, kommt aus Auckland, also aus Neuseeland, hat das Ganze als Soloprojekt 2009 gegründet, inzwischen ist das Ganze als Trio angewachsen, zwei Alben sind bisher veröffentlicht worden, jetzt gibt es eine EP, Hurtling Through heißt die, und da haben sich die Tiny Ruins mit Hamish Kilger zusammengetan, der ist eine ganz andere Generation neuseeländischer Musiker, hat mit The Clean in den Ende 80er, Anfang 90er Jahre ganz tolle Platten gemacht und ja, ist dann auch irgendwann nach New York, glaube ich, ausgewandert und ja, jetzt in den Tiny Ruins zusammen hier unterwegs und diese EP ist wirklich ganz wundervoll. 7 Songs drauf, davon mindestens 5 hier hörenswert für die Radiosendung. Eben Tread Softly oder Treat Softly von den beiden und hier nochmal der Titelsong Hurtling Through von Tiny Ruins und Hamish Kilger. On the east coast, you always hit hard and fast. Hamish Kilger ist in Neuseeland, nicht nur dort, auch in anderen Ländern sicherlich eine wahre Legende. Mitglied von The Clean, großartige Band, die sich nie offiziell aufgelöst haben, aber seit Jahren keine neuen Platten mehr veröffentlicht haben. Hier zusammen mit den Tiny Ruins von der Hurtling Through EP hörten wir den Titelsong. Weiter geht's beim Sunday Service mit Mogwai, die Band, die Post-Rock-Band, muss man sagen, aus Glasgow, feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. Glückwunsch dazu. Und das Ganze wird zelebriert mit einer Compilation. Central Belters heißt die. Da gibt es auf 3 CDs oder wahlweise auch auf 6 LPs für die Vinylfreunde unter euch. Eine Reise durch 20 Jahre Mogwai. Hier kommen sie mit Helicon One. Helicon One, das waren Mogwai. Der Song, auch locker schon 20 Jahre alt, einer der ersten, den die Band damals, glaube ich, aufgenommen hat. Und jetzt vertreten auf der Compilation Central Belters 20 Jahre Mogwai. Das Ganze hier für alle Freunde der schottischen Band auf 3 CDs oder auch 6 LPs. Los geht's mit den ersten Songs, den ersten Alben. Die da hießen, oh Gott, wie hieß die noch? Young Team, Mogwai Young Team, genau 97 erschienen. Bis hin zum letztjährigen Rave Tapes, das erste Top 10 Album, was die Band hatte. Ich weiß nicht genau, in welchem Land das gewesen sein soll. Wahrscheinlich England. Ich schätze mal nicht, dass es in Amerika an die Billboard Charts ganz nach vorne geht. Dafür ist die Musik dann vielleicht doch ein bisschen zu unkommerziell. Aber die Band ist sich ihrem Stil immer treu geblieben. Ich habe sie auch ein paar Mal live gesehen, war immer kurz vorm Hörsturz dabei. Wirklich die lauteste Band, die ich jemals gesehen habe oder erleben durfte. Aber mit einer wahren Energie, mit einem wahren Bass und Schlagzeug, dass der Magen wirklich am Beben war und allein durch die Schallwellen in Wallung geriet. Also tolle Band, die sich im Stil treu geblieben sind, die auch mit Rock Action eigenes Label betreuen und betreiben. Und ja, ich hoffe mal, dass die Band noch weitere 20 Jahre und tolle Alben vor sich hat. Auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen abwechslungsreicher sein könnte mit den Mogwai-Alben, muss man doch an dieser Stelle auch mal ein bisschen anmerken. Vielleicht nochmal Mogwai hier mit Hunted by a Freak. Thank you. So mundane and work's a fucking pain in the ass, even though I do the minimum required and I never work hard. I live with my parents and don't pay rent, wages are for the weekend getting spent. This country's a fucking prison, whatever happened to freedom? All I wanna do is get fucked, fuck someone and beat someone into submission. It's my right to do what I like, but I can't get away with it unless I call cell home for the night. So I fuck off on a plane somewhere I can't pronounce with a bunch of me mates, all loud mouths. Party starts at the airport, tax-free vodka and a crate of export. Arrive so pissed that I can't stand up, get to the hotel and manned up, straight back out to get fucked up. Drinks are so cheap here, I buy two at a time, two shots, two mixers and two pints. I'm fucking wild, everyone's out for the same thing, a mate for the night and a headache for the morning. It's mating season, single out your victim, prove that I am more masculine than him. Like animals, the dominant male always wins. Chat up lines, how you doing darling, stumble across the bar, no shame. After six pints of Carlin, half a gram of Charlie, two shots of tequila and a hard on, you can get away with murder in this place. Lads and girls on tour. We don't have any manners, we just want to get out of the store. And that's all. Welcome to the dance floor. It's like an orgy of immature young adults acting like outlaws. Oh wait, no, that is what it is. But who cares, man, cause I'm getting stuck in. I wouldn't do this at home, but here I can cover myself in Nutella, then rub my body all over another fella. Heard it turns the girls on, and while I'm here, man, I'm down for whatever. So they might not speak English, but they understand international sign language for your mouth and my dick. Or oh, what the fuck are you doing, you prick? What the fuck are you officer, doing? He started it. Look, man, I swear I'm not even pissed. I don't give a fuck. YOLO, I'm an adventurer like a contemporary small-minded Marco Polo, doing crazy shit, phone parties, funny tattoos and drinking games. I'm so individual I've even got a secret handshake and a nickname. Sun, sea, sand and STIs. Fell asleep on the beach, now I look like a lobster in a stupid floppy hat. My head's fucking banging and I lost my towel, the one with the Union Jack. The food's fucking weird here, the men kiss each other, and I ain't gonna lie. Nah, it's too fucking hot, the AC's bust, can't wait to get home now, England till I die. Das waren die Brits Abroad, eine kleine Zusammenstellung dessen, wie sich Engländer dann im Urlaub benehmen. Ob die Deutschen so viel besser sind, wage ich zu bezweifeln. Brits Abroad, ein Song von FTSE von dem Album Joyless. Da verbirgt sich der aus Leicester stammende Sam Manville. Wirklich tolle Platte mit wirklich witzigen Texten und vor allen Dingen der Akzent. Mag ich total gerne hören. Das war der Sanitas für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Den Abschluss machen Blank Realm aus Australien von ihrem aktuellen Album Illegals in Heaven. Hier ihr Schrammelpop mit Too Late Now.